seine Gurte mit Käse. Wenn ich bloß nie mit den Beinen Tüdel gehört und rumst der Licht auf den Eis. Und ich rassel mit dem Dassel auf dem Kant stehen und ich will sie ganz gehörig auf den Ton. Als ich auf Stein sette, hätt ich wieder das Lachs für den Mecklenburger Jung. Jo, klar, klar, Äppel will wie klar, ruckzuck, irren Zorn. Ein Jeder aber kann das nicht hören, wenn du Mecklenburg sind. Klar, klar, Äppel will wie klar, ruckzuck, irren Zorn. Ein Jeder aber kann das nicht hören, wenn du Mecklenburg sind. An der Eckstein der Tieren mit dem Eierkorb, in der Anne hat eine graue Buddel schluck. Wenn sie Dormann gaut mit ner Hus kömmt und rums gibt dat'n grauen Ruck. Und die Buddel, die haut mitten in den Eierkorb und du denkst, na, du fängst an zu weh. Da war sie upsteigt, sechst sie endlich wieder. Und der Hus, er ging, dat ist Klöten köm. Jo! Klar, klar, Äppel will wie klar, ruckzuck, irren Zorn. Ein Schäder, aber kann dat nicht hören, aber du Mecklenburg sind. Klar, klar, Äppel will wie klar, ruckzuck, irren Zorn. Ein Schäder, aber kann dat nicht hören, aber du Mecklenburg sind. Ja, die Jungs und die zum Mecklenburg, das sind die richtige. Und in der Stadt auch wir haben sie nun mal gehört, ob wenn sie klauen, klauen, unsere Äpfel klauen, ruckzuck, irren Zorn. Ein Jeder kann das nicht hören, wenn du Mecklenburg sind. Klauen, klauen, Äpfel will wie klauen, ruckzuck, irren Zorn. Ein Jeder kann das nicht hören, wenn du Mecklenburg sind. Ein Jeder.